WDR 5 Erlebte Geschichten. Seit fast 7 Jahrzehnten setzt sich Susanne Schmidt-Giovannini dafür ein, dass hörgeschädigte Kinder von klein auf hören und sprechen lernen. Durch ihren Onkel, einen bekannten gehörlosen Pädagogen, wurde die gebürtige Wienerin früh für das Schicksal tauber Kinder sensibilisiert. Im ersten Sonderkindergarten für Hörgeschädigte im deutschen Sprachraum leistete sie in Wien von 1949 bis 1963 Pionierarbeit durch die Teilintegration gehörloser Kinder in eine hörende Umgebung. Nach ihrem Umzug in die Schweiz und insbesondere mit der Gründung des Internationalen Beratungszentrums für Eltern hörgeschädigter Kinder wurde Susanne Schmidt-Giovannini zur weithin gefragten Kapazität. In ihrer Praxis in Meggen bei Luzern behandelt die inzwischen 87-Jährige noch immer hörgeschädigte Kinder mit ihren Eltern. Ich bin Auditory Verbal Therapist. Das heißt, dass ich hörgeschädigte Kinder zum Hören und Sprechen erziehe. Ich bin ein Dinosaurier in unserem Gebiet, aber ich arbeite noch. Begonnen habe ich 1947 in Wien, und zwar ohne jegliches Hörgerät, ohne irgendeine Verstärkung und mit Kindern, die im Alter von 3 bis 5, ja manchmal 7, erfasst wurden. Also die Periode des Sprechenlernens war da schon vorbei eigentlich. Ich bin am 9. Februar 1928 in Wien geboren, als einziges Kind. Ich hatte immer ein Kindermädchen, die Nandl. Die hat mit mir das meiste gemacht. Meine Mutter hatte auch andere Verpflichtungen und war auch oft krank. Es hat oft geheißen, Mama ist krank, sei still, sei leise. Sie hatte Bauchtuberkulose. Das ist eine sehr schmerzhafte Krankheit gewesen damals. Und nicht heilbar. Heute wäre es heilbar. Wir hatten ein schönes, großes Haus, ja, eine Villa. Ist uns gut gegangen. Es waren ja auch von meinen Eltern her, von den Großeltern her, ich war eine große Familie. Ja, alles schön gutbürgerlich. Durch den Krieg ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Mein Vater wurde eingezogen. Mein Vater war mit Landkarten beschäftigt. Und da konnten sie ihn sehr gut gebrauchen. Es hat ihn sehr bald erwischt. Kopfverletzung und Ellbogen weg. Und ja. Und ich habe dann eigentlich lang nichts gewusst von ihm. Ja, meine Mutter ist gestorben in dieser Zeit. Ich war 12 und war praktisch allein. Bin so ein bisschen rumgeschubst worden von der ganzen Verwandtschaft. Es waren schlechte Zeiten. Und dann hat eine Freundin meiner Mutter mich zu sich genommen. Und die hat mit mir sehr gut zusammengelebt. Wir hatten es recht schön zusammen. Die hat mir viel, viel gegeben. Viel, viel Gutes. Ich habe viel von ihr gelernt. An Benehmen, an Menschenliebe, an Einsatz für andere. An Maßstäben, was ist wichtig im Leben und was nicht. Sie war auch ein Vorbild. Sie hat nicht gepredigt, sie hat vorgelebt. Und ich konnte so mit allem zu ihr kommen. Ich konnte über alles mit ihr sprechen. Sie war ein sehr offener Mensch, was damals noch nicht so üblich war. Also ich habe ihr viel zu verdanken. Und wie mein Vater dann zurückgekommen ist, hat er sie geheiratet. War ich auch sehr einverstanden. Sie war ein sehr guter Mutterersatz. Mein Vater war nicht mehr der Alte, nicht mehr der Fröhliche. Er hat nie mehr gesungen. Mein Vater hatte eine wunderbare Stimme und er hat sonst immer losgesungen in schönen Momenten. Ich habe als Kind sämtliche Operettenarien und Opernarien gekannt, denn er ist viel ins Theater gegangen. Ich habe Ballett getanzt. Mit Begeisterung. Ich habe am Konservatorium Musikunterricht gehabt. Ich habe schon mit 5 Jahren Zither gespielt und habe dann Klavier gelernt und habe sogar mal eine Schallplatte aufgenommen, was damals noch was Besonderes war. Habe ein Konzert gehabt. Ich tanze heute noch gern. Kabarett habe ich mal gespielt. Theater habe ich lang gespielt. Das kommt mir zugute. bei meinem Beruf. Mir haben oft erwachsene Gehörlose gesagt, ich habe Sie so gut verstanden. Und einer hat mir gesagt, Sie brauchen keine Gebärden, wir verstehen Sie wunderbar. Weil ich viel Körpersprache habe, ja, das stimmt. Ich bin 1947 an die Taubstummenanstalt Kurz gekommen. Ich habe meine Prüfungen zur Volksschullehrerin gerade abgeschlossen. Und dann kam die Direktorin unseres Seminars, da gesagt, hören Sie mal, Sie sind schon fertig und ich kann Ihnen sagen, Sie sind durchgekommen und in der Taubstummenanstalt fehlt Ihnen gerade jemand, fahren Sie hinaus. Ja, bin ich hinausgefahren und es hat mich sehr erschüttert, was ich da gesehen habe. Ich muss dazu sagen, Wien war einmal eine Hochburg der Taubstummenbildung, wie es damals noch geheißen hat. Hörerziehung konnte man erst mit Geräten wirklich durchführen. Und vor dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Hörgeräte. Aber die Kinder konnten ablesen lernen. Und da waren zwei sehr gute Schulen in Wien, plus eine jüdische. Es gab also drei Schulen für Hörgeschädigte. Als der Hitler kam, hat sich das sehr geändert und es wurde nur mehr eine Schule bewilligt. Mein Onkel war ein sehr berühmter Taubstummenlehrer damals und hat die Kinder zu einem wunderbaren Sprechen gebracht. Und er wurde sofort von der Schule abgezogen, denn er hatte die Frechheit, auch jüdische Kinder zu unterrichten. Und so war er nicht mehr tragbar, deutsche Kinder zu unterrichten. Die Schule wurde geschlossen. Ich habe also seine Schüler gekannt. Ich habe gewusst, dass seine Schüler gut gesprochen haben, dass sie sogar Fremdsprachen gelernt haben. Drum mein Entsetzen, als ich dann diese Kinder sah. Aber es gab einen Krieg dazwischen. Viele der Leute, die gut waren, die es weitergeben hätten können, sind nicht mehr zurückgekommen. Ja, ich glaube, ich habe damals noch zwei Lehrkräfte angetroffen, die noch einigermaßen etwas wussten von der früheren guten Erziehung. Ansonsten war es ziemlich trostlos. Die Kinder haben eine eigene Sprache entwickelt, schon Gebärden. Sie konnten ja nicht sprechen. Die Lehrer haben schon versucht, aber sie kamen so spät. Das Ganze nicht gebildet werden im Maße, in dem die Kinder gebildet werden konnten, hat mich erschüttert. Wie ich in diese Schule gekommen bin, ich musste mich auch verständigen. Da habe ich damals die Gebärden gelernt, recht primitive. Es hat eben keine anständige Gebärdensprache gegeben. Ich war fünf Monate dort. Und dann hat uns eines Tages der Direktor der Anstalt, der Herr Hofrat, hat uns alle gerufen und hat uns alles angeschaut und gesagt, ich habe da einen Brief von einer gräflichen Familie aus Tirol und die haben ein taubes Kind und einer von euch muss hinfahren. Sie, auf mich geteilt, Sie sind so dürr, Sie halten mir im Winter nicht durch, Sie fahren. Ich bin gefahren. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit dem Kind tun soll. Ich habe also Gott sei Dank meinen Onkel gehabt, der hat mir alle Bücher mitgegeben, was er so noch hatte, hat mir Anweisungen gegeben und wir haben natürlich geschrieben miteinander. Und so bin ich also als Fachkraft, ohne dass ich einen Tag wirklich Ausbildung hatte, nach Tirol und war dann ein Jahr auf dem Schloss. Und ja. Ich habe dann natürlich auch die Ausbildung als Taubstummenlehrer gemacht und dann wollte ich ja gern noch eben mit Kleinkindern arbeiten, habe nur die Ausbildung als Kindergärtnerin gemacht dann. Ich habe auch ein Jahr in einer Krippe und Krabbelstube gearbeitet, um zu lernen, wie die Kinder überhaupt Sprache anbahnen. Und ich habe noch für Sprachheillehrer die Kurse besucht. Das ist dann ein richtiges Staatsexamen gewesen. Also ich habe jetzt die Bezeichnung befähigt zur Erziehung hörgeschädigt, also taubstummer Kinder steht da noch drinnen. Ja. Ich habe dann von der Gemeinde Wien eine Anfrage bekommen, ob ich im sogenannten Sonderkindergarten Schweizer Spende arbeiten würde. Also ein sehr gutes Angebot als Gruppenleiterin für die Abteilung für Hörgeschädigte. Ja. Der Sonderkindergarten Schweizer Spende wurde dadurch gebaut, weil die Schweiz für Kinder, die durch den Krieg geschädigt wurden, Geld gesammelt hat. Und da blieb Geld übrig. Dieses Geld hat die Schweiz der Gemeinde Wien gespendet, mit der Auflage, dass eine Institution für Kinder mit einer Behinderung geschaffen werden soll. Und da wurde beschlossen von der Gemeinde Wien, wir bauen den Sonderkindergarten. Und die Gemeinde Wien hatte zwar das Geld für den Bau, aber da nimmer mehr viel übrig. Und es war nach Kriegszeit, 1949, ging der Sonderkindergarten Schweizer Spende auf. Pionierarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten kein Spielzeug, als wir angefangen haben dort. Wir hatten zu dieser Zeit noch 45 Stunden Arbeitszeit und wir haben uns am Abend alle zusammengesetzt und haben selber Spielzeug gebastelt. Wir haben Puppen gemacht aus alten Strümpfen und so. Wir waren also etwas Besonderes zu dieser Zeit. Der erste Sonderkindergarten, der nicht an Schulen angehängt war, so, und überhaupt der Frühkinder aufgenommen hatte. Wer immer als Staatsoberhaupt nach Wien gekommen ist, wurde zu uns geführt. Es kamen viele Minister. Wir hatten immer Journalisten. Wir haben nie für uns allein gearbeitet. Wir hatten immer Zuschauer. Das war so was Neues. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Aber das kam dann anders. Ich habe dann 1952 ein Stipendium von der UNESCO bekommen, um Hörgeschädigtenpädagogik in Holland zu studieren und in Manchester, in England. Und da stand ich vor der Frage, soll ich jetzt Psychologie studieren oder soll ich mich jetzt ganz auf die Gehörlosenpädagogik verlegen? Und nach einigen Überlegen fand ich, na, das ist das Interessantere. Die Arbeit direkt, da kann ich wirklich was tun. Jedenfalls habe ich dann das Stipendium gehabt und habe enorm viel profitiert. Punkto Hörerziehung, punkto Geräte. Die Holländer hatten schon Hörgeräte, hatten schon Verstärker. Also es war dort schon viel Möglichkeit. Wir hatten nichts in Wien. Ich bin damals aus Holland und aus Manchester zurückgekommen und wollte für unsere Kinder auch Hörapparate. Tja, aber da hat der Hofrat Legl gesagt, wir haben Tradition. Also bei uns werden die Leute noch wegen der Tradition kommen, hat der Herr Hofrat gesagt und hat mir es praktisch nicht bewilligt. Ich habe dann eingesehen, er würde mir nie helfen. Es hat mir auch keine Hörgerätefirma geholfen. Es waren also Philips und Siemens haben damals schon gute Hörgeräte gehabt. Ich habe beide Firmen angefragt. Beide haben gesagt, nein, sie haben gehörlose Kinder, sie haben ja Taube. Und da würden unsere Geräte vielleicht in Verruf kommen, denn die werden ja nicht erfolgreich sein. Also sie hatten um ihren Ruf Angst. Und dann haben zwei junge Ingenieure in Wien die Idee gehabt, sie erzeugen jetzt Hörgeräte. Und die zwei, denen war das ganz egal, ob das funktioniert hat oder nicht. Die waren heillos glücklich, dass ich es ausprobiert habe, ihre Geräte. Tja, und die haben mir ohne weiteres Hörgeräte gegeben. Die haben mir eine Induktionsschleife gelegt, sodass die Kinder auch verstanden haben, wenn ich in ein Mikrofon gesprochen habe, können sie umschalten. Und damit haben wir dann wirklich die ersten großen Erfolge erzielt. Inzwischen hat dann auch Siemens einen Einzeltrainer entwickelt und hat uns den auch gegeben. Das war der Beginn. Da hat es noch lange kein Cochlea-Implantat gegeben, das ja in die Cochlea oder Schnecke geht, im inneren Ohr schon. Aber zu dieser Zeit in den 50er Jahren wurde bereits an der Entwicklung gearbeitet. Und das Erste, das ich gesehen habe, war so groß wie ein Der Prozessor war so groß wie ein Schrank. Man konnte nur mit Kopfhörern dran sitzen. Das war in den 50er Jahren. Und 1985 konnten wir bereits Babys damit implantieren. So schnell hat sich das dann entwickelt. Mir ist alles am Herzen gelegen, wovon ich überzeugt war, dass es den Kindern hilft, dass es die Sprachanbahnung erleichtert und dass es schließlich und endlich die Integration in das normale Leben für das Kind erleichtert. Ich habe in Holland gesehen, wie die also integriert wurden, zum Beispiel von der Sonderschule aus in die Tanzstunde geschickt mit den Hörenden und so. Die waren viel weiter. Ich habe in Wien die Kinder, die schulreif geworden sind, in eine Klasse in die Regelschule integriert, sodass die wenigstens verschiedene Fächer mit den Hörenden zusammen haben könnten. Ich hätte gerne im Sonderkindergarten eine Frühberatungsstelle eingerichtet. Die gibt es heute, aber damals wurde sie mir praktisch verboten. Es war damals noch vieles stur. 1963 bin ich in die Schweiz gekommen. Ich habe einen Schweizer in Wien kennengelernt. Der stand am Stephansplatz und wusste nicht mehr, wo sein Hotel ist. Das habe ich ihm gezeigt. Daraus hat sich dann ein Briefwechsel entwickelt. Ja, und so kam ich in die Schweiz. Durch meine Hochzeit mit ihm. Und wurde dann überall abgelehnt, denn es ging mir schon der Ruf voraus, dass ich hörgeschädigte Kinder in die Regelschule integriere, was ich damals schon in Wien gemacht habe. Wenn man integriert, dann werden immer weniger Schüler in der gehörlosen Schule. Das ist doch ganz klar. Ja, da hatten alle Direktoren Angst und haben die Türen zugemacht. Gott sei Dank, sonst hätte ich irgendwo brav in einer Schule mitgearbeitet. Und so habe ich eben Arbeit gesucht. Ich wollte nicht meinen Beruf aufgeben. Es war meine Vorbedingung, wie ich geheiratet habe, dass ich meinen Beruf nicht aufgebe. Auf keinen Fall. Und mein Mann war damit einverstanden. Doch das haben wir vor der Ehe abgeklärt. Ich hätte nicht einfach heiraten können und Hausmütterchen spielen. Es war mein Leben und ist mein Leben geblieben. Ja. Und habe ein Kind, ein Pflegekind, ein Gehörloses aufgenommen, ein Vierjähriges, das angeblich bildungsunfähig war. Der hat eine wunderbare Sprache entwickelt dann. Und nachdem er keinen anständigen Hörgerät gehabt hat, und da ich Professor Graf, den Chefarzt im Kantonsspital Luzern, sehr gut kannte, Chefarzt der HNO-Abteilung, bin ich also mit dem Uli, das war mein jüngster Pflegesohn, ich habe drei gehabt, nach Luzern, um ein anständiges Audiogramm und Hörgeräte zu kriegen. Und als Professor Graf den Uli sprechen hörte, da war er so begeistert, dass er mir eine Stelle als Therapeutin angeboten hat, die ich mit Begeisterung angenommen habe. Ich habe 8 Jahre als Therapeutin am Kantonsspital gearbeitet, habe dadurch eine ziemliche Gruppe von Kindern betreut und es hat sich sehr schnell in der Schweiz herumgesprochen, dass hier jetzt eine Therapeutin sitzt im Kantonsspital, die mit Kleinkindern arbeitet. Und ich hatte im Nu keine 5 Kinder, sondern 25. Und eine Gruppe von 8 Kindern war dann ziemlich gleichaltrig. Und als die in die Schule sollten, kam es zu Schwierigkeiten. Die Kinder haben bei Schuleintritt praktisch normal gesprochen. Und die Eltern wollten also, dass der Direktor der Sonderschule erlaubt, dass die jetzt in den Regelklassen geht. Das wurde nicht erlaubt. Es gab einen langen Kampf und schließlich und endlich haben wir, die Eltern und ich, uns entschlossen, wir gründen eine Privatschule. Und so entstand die Stiftung für Hörgeschädigte da in Meggen 1979. Nun konnte ich meine eigene Schule haben. Das war schön. Es war eine rein auditiv-verbale. Was war ich doch den Leuten dankbar, die mich damals abgelehnt haben. Jetzt konnte ich machen, was ich wollte und konnte es beweisen. Die ganze Fachwelt hat sich dafür interessiert und die meisten haben gesagt, das Experiment geht nicht. Und siehe da, die Schule hat sich vergrößert. Statt einer Klasse, in der ich ja nur zeigen wollte, dass man das kann, sind mehr geworden und wir hatten schließlich sowohl Primarschule als auch Sekundarschule. Es gab damals noch nicht so richtige Beratungsstellen, wie es heute ist. Und es kamen Eltern zu uns und wollten von uns Beratung haben. Es kamen dann Eltern aus Deutschland, sehr viele aus Deutschland. Zweitens habe ich die Ausbildung für Früherzieher in Zürich angekurbelt. Ich wollte das einfach haben, dass Leute mal ausgebildet werden für die Früherziehung. Und zwar von 0 bis 3. Da gab es noch nichts in der Schweiz. Aus diesen ersten Kursen, die wir da im heilpädagogischen Seminar noch gegeben haben, hat sich jetzt schließlich eine vollständige Ausbildung entwickelt. Jetzt ist es an der pädagogischen Hochschule. Aber natürlich wurde ich kritisiert, weil ich angeblich eben fanatische Lautspracherzieherin bin. Ich bin es in Wirklichkeit nicht. Ich meine, ich sehe durchaus ein, dass man auch was anderes braucht. Und ich habe auch schon Kinder weggeschickt und gesagt, die brauchen eine Gebärde, die sind, weiß Gott, spät gekommen. Oder sie haben ansonsten andere Schwierigkeiten und können also lautsprachlich nicht erzogen werden. Das gibt's auch. Ich bin froh, dass es eine gute Zeichensprache wirklich gibt für diejenigen, welche es brauchen. Ich bin nur der Meinung, dass man zuerst immer ausprobieren muss, kann das Kind hören und sprechen lernen. Und das muss man als erstes probieren. Denn das kann man später nicht mehr lernen. Man kann auch noch mit 40 Jahren eine Gebärdensprache lernen, aber nicht mehr hören und sprechen, das ist vorbei. Also will ich dem Kind zuerst die Möglichkeit geben, das zu nützen, was ihm am meisten im Leben hilft. Wir haben zum Schluss 2 Frühberatungszentren gehabt. Es sind immer mehr und mehr Kinder aus der Frühberatung direkt in den Regelkindergarten, der Regelschule. Und so haben wir dann beschlossen, wir schließen die Schule. Sie ist nicht mehr notwendig. Die Therapiestunden, ja, aber sonst eigentlich nichts. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit diesen Kindern arbeiten durfte und noch darf. Es ist eine Berufung. Ja, das kann man ruhig sagen. Die Pionierin der Gehörlosenpädagogik, Susanne Schmidt-Giovannini und ihr langer Weg bis heute. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Rebecca Hillauer. Heute in einer Woche an dieser Stelle Rainer Kukla, der beim Landschaftsverband Rheinland die Reform der Psychiatrie vorantrieb und umsetzte. Nächsten Sonntag, 5:05 und 5:10, jeweils abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.